Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ja, Buddel in der Hand, die Flasche in der Hand, rumhängen am Strand. Das machen jetzt viele Leute, aber gestern war nicht der beste Tag, um am Strand rumzuhängen. Da war es nämlich auf einmal plötzlich saukalt. Im Studio heute zu Gast Pilar aus Berlin. Hallo. Hallo, Detlef. Wie geht's? Ganz gut. Was macht eine Berlinerin in Barcelona in diesen Tagen? Ja, Detlef, das frage ich mich gerade. Ich hatte gedacht, ich mache Urlaub in meinem Land, aber ich bin nicht sicher, wo ich jetzt bin. Wo bist du? In Barcelona? Ja. In Katalonien? Ich bin in Barcelona, ja, Katalonien, aber auf jeden Fall Spanien. Und was ich sehe, die Leute, die ich auf die Straße sehe, die Geschäfte und alles, frage ich mich, wo sind die Spanier geblieben? Wo sind die Spanier geblieben? Das ist eine gute Frage. Wo ist die Welt von gestern geblieben? Die Welt von gestern, hatten wir schon gesagt, existiert nicht mehr. Wir befinden uns in einem globalen Blade Runner Fun City Babylon. Und das ist die Realität, die uns umgibt. Wir wollen natürlich dabei nicht die gute Laune verlieren, sondern versuchen, unsere Rückschlüsse draus zu ziehen und versuchen auch, den Leuten zu sagen, werdet trotzdem, auch wenn euch alles Mögliche nicht gefällt, bleibt und werdet glücklich und macht das Beste draus. Was gefällt dir an Barcelona? Das Positive? Das Positive, ja, Barcelona ist eine schöne Stadt, das ist klar. Es ist auch grün. Es hat viele schöne alte Gebäude und natürlich hat viele wunderschöne Kirchen mit alle alte Kunst wie Malerei und andere Namen, die das jetzt nicht auf Spanisch weiß. Aber eben viel Kunst, nicht nur moderne, sondern eben in den Kirchen. Und wie gefällt dir die Landschaft? Wir haben ja hier tolle Landschaft. Wir haben einerseits die kleinen Berge, die Hügel, Montjuïc, Tibidabo, Carmel und unten dann eben die Meerlandschaft und die Strände. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wenn du Spanien bist, weißt du, das ist typisch von Barcelona, das Meer auf einer Seite und umgeben von Bergen. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich für die Touristen sehr schön. Und natürlich auch für die Einheimischen. Wir nutzen natürlich auch gerne das, was die Stadt uns bietet an Strand, an Landschaften. Und was auch schön ist, man ist in einer halben Stunde oder in 20 Minuten draußen aus der Stadt und kann sich besonders im Herbst und im Winter ein schönes Plätzchen suchen zum Frühstücken, zum Zeitunglesen, zum Schreiben, zum Träumen und zum Spazierengehen. Das gibt es natürlich auch in Hülle und Fülle, die ganze Küste rauf und runter. Negative Sachen werden wir heute in dieser Sendung natürlich auch ansprechen. Es gibt vieles, was wir bemängeln und was stört und was wahrscheinlich so auch nicht mehr geht, besonders die berühmte Gentrifizierung, die ganze Tourismusdebatte, die ist voll im Gange, die ist überhaupt das beherrschende Thema in diesem Sommer. Du hast es selber gesagt, man stolpert, wo man geht und steht, über Touristen, nicht wahr? Ja. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du so durch die Stadt gehst. Es gibt natürlich Orte, da gibt es nur noch Touristen. Wie fühlt sich eine Touristin in Barcelona, wenn sie nur noch unter Touristen ist? Also die Sache ist, dass ich ja nicht Touristin bin, auch wenn ich seit 30 Jahren oder über 30 Jahren nicht mehr in Spanien lebe. Also ich fühle mich richtige Spanierin. Und ja, wie fühlt sich ein Mensch in seinem Land, wo ihre eigenen Leute, wo man sie, ich weiß nicht, muss man es mit einer Lupe suchen. Also ich finde furchtbar, dass man nicht meine Sprache spricht. Ich muss jetzt nicht sagen, nicht unbedingt Castellano. Ich weiß, dass hier man spricht Katalan und Castellano. Aber das alles auf Englisch oder so viele andere Sprachen, das gefällt mir einfach nicht. Aber du weißt schon. Ja, wie gesagt, das ist natürlich, wie wir eingangs so scherzhaft und auch satirisch gesagt haben, die Global Fun City. Da ist wahrscheinlich nichts mehr zu retten. Das wird immer so weitergehen. Man kann vielleicht ab jetzt versuchen, und das versuchen ja einige Leute, das Allerschlimmste, die schlimmsten Exzesse und Auswüchse noch irgendwie zu verhindern. Vielleicht wird das noch klappen, vielleicht geht das noch so gerade. Wir werden sehen. Jedenfalls, heute auf dem Programm, wenn Werner kommt, gibt es viel Analyse zum Thema, was geschieht hier in der Stadt, was geschieht in Spanien, was ist mit der Politik los. Dann habe ich, wie fast jede Woche, mit kleinen Ausnahmen, ein Kapitel über den spanischen Bürgerkrieg, es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. Ich würde sagen, beginnen wir mit diesem Thema jetzt und bringen eine Episode, die sehr interessant ist. Es geht noch einmal um die Anfänge der Ermordung der Republik. Wie ist das eigentlich technisch abgelaufen? Wer hat da die Fäden gezogen? Welche Flugzeuge sind hin und her geflogen? Und wie ging das da genau ab? Wir hatten ja schon in den Sendungen von letztem Jahr, als wir angefangen haben mit dieser Sendereihe, ausführlich die Rolle der deutschen Nazi-Herrschaft beschrieben, wie das Dritte Reich angefangen hat, den Frankismus zu fördern, zu finanzieren und an die Macht zu hieven. Hören wir jetzt noch einmal die Anfänge. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. 42. Teil. Eine Republik wird ermordet. No pasarán. Pasaremos. Der Juli 1936 lastete mit brütender Hitze über Europa. Wer es sich leisten konnte, machte Ferien. Die Seebäder von Nizza bis Sopot waren so voll wie nie. Die Zeitungen hatten saure Gurkenzeit. Für eine Weile konnte man sogar die Politik vergessen. Das ganze Jahr über hatten die Fanfarenstöße der faschistischen Ära die Welt in Atem gehalten. Mussolini eroberte Abessinien und proklamierte die Wiedererrichtung des römischen Imperiums. Hitlers neue Wehrmacht marschierte in das entmilitarisierte Rheinland ein und in Berlin übte die HJ seit Wochen Massenaufmärsche für die Olympischen Spiele. Das Fest der Jugend im August sollte eine Triumphschau des nationalsozialistischen Staates werden. Jetzt erstickte der Sommer all das Getöse unter einer Hitzeglocke. Die Gespräche auf den Strandpromenaden drehten sich um harmlosere Sensationen. Den neuen König von England, das Luftschiff Hindenburg, die Freikörperkultur und die schwarzen Athleten aus Amerika. Aber die Ruhe war trügerisch. Es blieben Europa nur noch wenige Tage, bis es von einer Explosion erschüttert wurde, die einen neuen Weltbrand ankündigte. In jenen Tagen wurden in Madrid die letzten Fäden einer weit gespannten Verschwörung geknüpft. Ihr Ziel war einfach: Beseitigung der Demokratie in Spanien und Errichtung einer Militärdiktatur. Keiner der Beteiligten sah voraus, dass ihr Unternehmen einen dreijährigen Krieg auslösen würde. Einen Krieg, der Spanien zum Manöverfeld der Großmächte machte und alles vorwegnahm, was später folgte. Alle Gräuel, alle Lügen, alle Illusionen und den Verrat der Ideale im Namen der Ideologien. Ende Juni war die Verschwörung soweit abgeschlossen, dass die Vorbereitungen beginnen konnten. Am Abend des 5. Juli klingelte das Telefon bei einem spanischen Journalisten in London. Der Mann hieß Luis Polin. Er war Korrespondent der Madrider Zeitung ABC, des führenden konservativen Blattes Spaniens. Aber Luis Bolin war mehr als ein Korrespondent. Verschwägert mit der Aristokratie Englands und Spaniens war er in allen wichtigen Clubs von Madrid und London zu Hause, kannte die Leute, über die man besser nicht schreibt, und war in allerlei Dinge verwickelt, für die gewöhnliche Korrespondenten weder Zeit noch Neigung haben. Auch an jenem 5. Juli 1936, als bei Luis Bolin das Telefon klingelte, ging es nicht um einen Bericht für ABC. Der Anruf kam aus dem französischen Biarritz. Am Apparat war Bolins Chef, der ABC-Verleger Marquis de Luca de Tena. Er gehörte zu einer der reichsten und mächtigsten Familien Spaniens. Der Marquis gab seinem Korrespondenten und Vertrauten folgenden Auftrag: Chartern Sie bitte in England ein Flugzeug. Es muss eine absolut zuverlässige Maschine sein, die in der Lage ist, ohne Zwischenlandung von den Kanarischen Inseln nach Spanisch-Marokko zu fliegen. Ein Spanier namens Mayorga bei Kleinwords Bank in London wird Ihnen das nötige Geld aushändigen. Beeilen Sie sich. Die Maschine muss kommenden Samstag, den 11. Juli, in Casablanca sein. Der Pilot bleibt dort im Carlton Hotel. Er wartet auf einen Mann, der sich ihm gegenüber mit dem Losungswort »Galizien grüßt Frankreich« ausweist. Dieser Mann wird dem Piloten weitere Anweisungen geben. So wie es jetzt aussieht, wird die Maschine von Casablanca nach den Kanarischen Inseln fliegen, um dort einen Passagier abzuholen und nach Spanisch-Marokko zu bringen. Der Pilot soll sich in Teneriffa bei einem Arzt namens Gabarda melden. Er wohnt in Santa Cruz in der Straße Viera y Clavijo Nummer 52. Ihm sagt der Pilot das Losungswort, das er in Casablanca gehört hat, und meldet: Die Maschine ist eingetroffen. Haben Sie das alles verstanden? In Ordnung. Viel Glück. Damit hängte der Marquis auf. Luis Bolin war sehr stolz über den Auftrag. Er hatte keinen Zweifel, wer der Passagier war, der aus Teneriffa abgeholt werden sollte. General Franco, Militärgouverneur der Kanarischen Inseln, die Hoffnung der Rechten. Francisco Franco war das Wunderkind der Armee. Er war der jeweils jüngste Hauptmann, Major, Oberst und schließlich mit 39 Jahren der jüngste General Spaniens. Dabei war er völlig farblos, ein Mann, über den es keine Casino-Anekdoten, keine Frauengeschichten, keine Heldenlegenden, überhaupt nichts gab. Er soff nicht einmal, er war nur tüchtig. Politisch galt er lange Zeit als neutral, so dass ihn die Republik mit 40 Jahren zum Generalstabschef ernannte. Als sich jedoch im Frühjahr 1936 die Putschgerüchte verdichteten und immer häufiger Francos Name fiel, wurde er auf den weitest entfernten Posten versetzt, der in Spanien zu vergeben war, eben auf die Kanarischen Inseln. Dort war er praktisch ein Gefangener der Regierung. Ohne Genehmigung des Kriegsministeriums durfte der Militärgouverneur nicht einmal von einer Insel zur anderen reisen. So brauchte Luis Bolin auch nicht lange zu raten, was Franco in Marokko sollte. Dort standen die besten und zuverlässigsten Truppen Spaniens, die Fremdenlegion und die marokkanischen Söldner, die Moros, zusammen rund 34.000 Mann. Franco besaß ihr Vertrauen. Er war in den 20er Jahren selbst Kommandeur der spanischen Fremdenlegion gewesen. Wenn er jetzt nach Spanisch-Marokko flog, konnte das nur heißen, dass er die Führung einer militärischen Erhebung übernehmen würde. »Es war die Stunde, auf die ich seit Jahren wartete«, schrieb Bolin später. Er wollte diese Stunde nicht in London verschlafen, sondern sie an der Seite Francos erleben. So startete er am 11. Juli morgens um 7.15 Uhr auf dem Londoner Flughafen Croydon mit einer zweimotorigen de Havilland. Sie trug die Registriernummer G-ACYR und den exotischen Namen Dragon Rapid, schneller Drache. Am Steuerknüppel saß der britische Pilot Cecil Babb. Mit von der Partie waren ein pensionierter englischer Major namens Hugh Pollard und zwei junge Damen. Die eine war die Tochter Pollards, die andere ihre Freundin. Das Ganze sah aus wie der exzentrische Sommerspaß einiger gelangweilter Briten. Und so sollte es auch aussehen. Der Todesstoß gegen die spanische Demokratie wurde nach dem Textbuch einer billigen Komödie geführt. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 42. Teil. Eine Niemandsland-Produktion, 2017. Ich empfehle das Buch von Heinrich Jennecke, Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Erschienen in Hamburg 1980 als Sternbuch im Verlag Gruner und Jahr. Y viva la radio Contrabanda. Y viva Niemandsland. Irgendwas ist immer. Morgen schon die Bude kreisen, Herzog schmeißen und die letzten Plätze reißen. Irgendwas ist immer. Bei 30 Grad am Winter fliegen und zufrieden, Meckert in der Sonne liegen. Irgendwas ist immer. Von Curry Jack die Schwänze kriegen, Hitze schieben, irgendwo Schätze kriegen. Irgendwas ist immer. Au! Die Sonne scheint hell und das Leben ist hart. Und der Salatball gibt immer nur Salat. Ja, ungewöhnlich, dass wir an einem Freitag live senden, aber es ist soweit. Das musste auch mal wieder geschehen. Ich sage also nicht jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr, sondern ich sage ab und zu freitags auch von 16 bis 18 Uhr. Mittlerweile auch im Studio Werner. Hallo, wie geht's? Oh, guten Morgen kann ich ja jetzt nicht sagen. Ne? Das sagen wir sonst am Samstag doof. Immer. Aber in Tokio, sagen, in Tokio, ja. Für die Hörer in Tokio. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, ist ja ein bisschen kühler geworden, ne? Ist ja nicht mehr so Schwitz-Schwitz-Wetter. Pilar hat auch schon sich vorgestellt. Sie ist ja heute zum ersten Mal hier live im Niemandsland. Mit ihr hatte ich ja schon kleine Interviews in Berlin aufgenommen. Pilar übrigens ist auch Autorin einer wunderbaren Haiku-Sammlung. Pilar, sag doch mal, wo man die lesen und vielleicht sogar bekommen kann und wie die heißt. Ja, also die Haiku-Sammlung, es ist bilingual, heißt Laura del Haikus und Haiku-Zeit. Und da kann man natürlich durch Amazon bestellen, kann man auch ein E-Book lesen. Und was muss man machen? Man geht also zu Amazon? Ja, beziehungsweise man gibt meinen Namen, den Titel Laura del Haiku oder Haiku Zeit und dann meinen vollständigen Namen Pilar Barceló Maíz und dann sollte problemlos erscheinen. Kann man sich sogar einige Haikus lesen. Wie gesagt, auf einer Seite sind auf Spanisch und auf der anderen Seite auf Deutsch. Und kann einfach bestellen. Kann man auch in einer Buchhandlung bestellen. Allerdings muss man den ISBN-Nummer kennen. Und die kann man ja auch dann erfahren auch, im Internet. Bestellen. Ja. Gut. Hast du uns vielleicht eins mitgebracht oder kannst du uns eins vortragen später irgendwann? Na, habe ich nicht mitgebracht, aber jetzt vielleicht kann mich ein paar erinnern. Okay? Gut, da kommen wir gleich drauf zurück. Werner, was hast du an Themen? Ich nehme an, du hast keine Haikus mitgebracht, sondern mehr so Bazookas, oder? Du hast's erraten. Ich habe keine Haikus mitgebracht. Was steht denn bei dir ganz oben auf dem Bono, ich habe da verschiedene Geschichten, was wir ja schon letzte Woche beschwätzt haben. Vielleicht ein bisschen Tourismus in Barcelona oder der Streik auf dem Flughafen hat ja vielleicht auch damit zu tun. Und natürlich der Dauerbrenner Herr Trump und sein Freund Kim Jong-un und solche Sachen eben. Ja, das nimmt ja schon ärgerliche Züge an. So eine Sprache hat man ja, würde ich sagen, seit Mussolini und Hitlers Zeiten nicht mehr gehört in der Weltpolitik. Das ist praktisch die höchste und letzte Stufe der diplomatischen Aggression. Danach kann eigentlich nur noch die Bombe selber kommen, weil die Sprache ist ja schon bombig und atomar aufgeladen. Das heißt, was soll jetzt noch kommen an Eskalation? Die nächste Eskalationsstufe wäre, selber zu bombardieren, oder? Ja, die Nordkorea stand ja schon seit vielen Jahren auf der Liste des Bösen. So nennt sie das doch, ne? Die Allianz des Bösen. Ja? Früher noch Kuba mit Castro. Und der Iran natürlich, neuerdings wahrscheinlich auch der in Venezuela. Ja. Aber wie sich das wirklich hochgeschaukelt hat in den letzten Tagen, Wochen, das ist wirklich heavy. Ja. Also es sind so zwei Verrückte da gegeneinander, wo die dann jeden Tag versuchen, den anderen noch zu übertrumpfen. Der Trump da, wann war das, vor 3 Tagen, hat er also so mit fast biblischen Worten gesprochen und hat, wir können mit einem Feuer und einem Zorn antworten, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ne? Und der andere, der sagt dann, der Kim, wie heißt er noch, Kim Jong oder so, der sagt dann noch, also mit diesem Trump da, mit so einem Typen, der bar jeder Vernunft ist, kann man nicht reden. Kim Jong-un. Ja, man sieht hier in allen Internetforen, auf allen Presseerzeugnissen im Internet, sieht man das Knirschgesicht von Trump. Und da heißt es zum Beispiel hier im Spiegel heute, jetzt Freitag, US-Waffen sind geladen und entsichert. Trump droht Nordkorea. US-Präsident Trump droht im Konflikt mit Nordkorea mit einer militärischen Lösung. Für den Fall, dass Nordkorea unklug agiere, seien die USA nun vollständig vorbereitet. Merkel reagierte umgehend. Merkel muss jetzt natürlich auch anfangen, irgendwas zu sagen und irgendwas zu machen. Man kann ja nicht sprachlos zusehen, wie dieser Mann in den Abgrund rennt und wahrscheinlich die Welt vielleicht sogar in einen Abgrund reißt. Das heißt, ich frage mich im Niemandsland, wo ist die Zwangsjacke? Wo sind die Männer mit den weißen Jacken? Wo sind die Männer mit den Psychiater geschulten Gehirnen und nehmen diesen Mann endlich mal fest? Ja, ja, am besten beide natürlich. Ja, ne? Aber was du gerade zitiert hast aus dem Spiegel, also dass der sich hinstellt, unsere Waffen sind geladen und entsichert. Das ist jetzt die letzte Stufe von heute dieser Entwicklung aus den letzten Tagen. Dazwischen hat der Kim Jong-un dann noch gedroht, dass er mit seinen Langstreckenraketen jetzt auch bis diese Insel Guam da im Westpazifik erreichen könnte, die früher zu Spanien und jetzt eben seit die Philippinen verloren gingen, eben zu USA gehört. Und dann der andere sagt wieder, ja, der kann jetzt nukleare Sprengköpfe da draufsetzen. Ne? Und vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt mit meinen Drohungen. Dann hat sein Kriegsminister gestern, glaube ich, der James Mattis, hat dann auch an die Interesse an Nordkorea dann gesagt, eure Provokationen werden zum Ende eures Regimes und zur Zerstörung eures Volkes führen. Also so geht es daher und man darf wirklich gespannt sein, was da rauskommt am Ende. Was auch sehr auffällig ist, das ist die Tatsache, dass Nordkorea ja ein Nachbarland zu China ist und ein hypothetischer Atomschlag in einem Nachbarland zu China würde wirklich China direkt auf den Plan rufen. Die chinesische Führung dürfte sich so etwas eigentlich gar nicht bieten lassen. Das wäre, als würde China zum Beispiel Honduras bombardieren. Oder Mexiko, besser gesagt. Honduras ist ja kein Nachbarland der USA, oder höchstens indirekt. Als würde also China Mexiko bombardieren und die USA würden stillhalten. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das nächste große Thema, worum es geht, was ich kurz ansprechen möchte, ist natürlich der sogenannte Countdown. Wozu? Der Countdown läuft. Am 1. Oktober sollen die Katalanen über ihre Unabhängigkeit von Spanien abstimmen. Die Vorbereitungen für das Referendum laufen. Hier hat unsere Freundin Mela Teurer in der Jungen Welt einen doch etwas umfangreicheren Artikel geschrieben. Aus dem werde ich vielleicht zu Beginn ein bisschen zitieren. Und danach besprechen wir einmal und analysieren wir einmal die ganze Angelegenheit. Wir haben das ja auch die letzten Wochen schon ziemlich ausgebreitet. Die Standpunkte sind bekannt, die Argumente sind hin und her geflogen, die Blöcke stehen sich gegenüber. Ein Korrespondent der Frankfurter Rundschau hat gestern auf der ARD auch diesen schönen spanischen Ausdruck benutzt. Der hat gesagt, un choque de trenes, wie man auf Spanisch sagt. Und er hat gesagt, es ist, als würden zwei Züge gegeneinander rasen. Man darf aber nicht vergessen, ein Zug ist eine Expresslok und der andere Zug ist ein Funparks City Bummelzug, der katalanische Zug. Und wie das ausgehen wird, weiß man natürlich. Und Pilar hatte mir vor 2 Tagen etwas sehr Schönes gesagt, Pilar. Du hattest mir einen Satz von Bismarck gesagt. Ja. Sag den doch nochmal auf Spanisch und dann übersetzen wir den auf Deutsch. Ja, also ich sage jetzt auf Spanisch den Satz. España es el país más fuerte del mundo, porque lleva siglos intentando destruirse y todavía no lo ha logrado. Spanien ist das stärkste Land der Welt. Seit Jahrhunderten versucht es, sich selber kaputt zu schlagen und bis heute hat es das noch nicht geschafft. Otto von Bismarck, Kanzler unter Kaiser Wilhelm. Ja, vielleicht klappt es diesmal, vielleicht kriegen wir den Laden diesmal kaputtgeschlagen. Was dann natürlich aus den Trümmern entstehen könnte oder sollte, das lassen wir mal dahingestellt sein. Gut, ich zitiere mal kurz ein bisschen, ich gebe mal kurz einen Lagebericht von Mela Teurer. Mela, wenn du uns hörst. Ich hoffe, du gibst uns deine Genehmigung. Katalonien begeht in diesem Jahr offiziell das 25-jährige Jubiläum der Olympischen Spiele, die 1992 in Barcelona ausgetragen wurden. Wenig Grund zum Feiern, wohl aber zum Erinnern gibt es für die Mitglieder der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, die im Vorfeld der Spiele im Rahmen der Operation Garzón festgenommen, inhaftiert und gefoltert worden waren. Der vom damaligen Ermittlungsrichter Baltasar Garzón angeordnete Schlag richtete sich gegen die Untergrundorganisation Terra Lliure, Freie Heimat, griff aber schnell auf die gesamte Unabhängigkeitsbewegung über. Die brutale Repression und Folterung verbreiteten ein Klima der Angst, heißt es hier. Faktisch bewirkte die Operation die Zerschlagung von Terra Lliure und sorgte für eine Neuorientierung der Unabhängigkeitsbewegung. Trotz eines Verbots durch das spanische Verfassungsgericht führt die katalanische Regierung am 9. November 2014 eine unverbindliche Volksbefragung durch. Mehr als 80% der Teilnehmer sprachen sich dabei für die Unabhängigkeit aus. Im aktuellen katalanischen Parlament verfügen die Befürworter der Eigenständigkeit über eine knappe Mehrheit. Das Regierungsbündnis Junts pel Sí, das von der republikanischen Linken, ERC, ERC, und der liberalen demokratischen Konvergenz, CDC, gegründet wurde, ist auf die Unterstützung der linken CUP angewiesen, die eine Abspaltung von Spanien anstrebt, um in Katalonien eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Am 1. Oktober sind mehr als 5 Millionen Katalaninnen und Katalanen aufgerufen, über die Frage, soll Katalonien ein unabhängiger Staat in Form einer Republik werden, zu entscheiden. Am 9. Juni hatte der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont diese Fragestellung und das Datum des Plebiszits festgelegt, obwohl aus Madrid ein kategorisches Nein zu Verhandlungen über einen bindenden Volksentscheid gekommen war. Seitdem laufen die Vorbereitungen, um auch gegen den Willen der spanischen Zentralregierung eine demokratische Abstimmung garantieren zu können. Das katalanische Parlament beschloss am 26. Juli mehrheitlich eine Reform der Parlamentsgeschäftsordnung, wodurch unter anderem die Verabschiedung von Gesetzen vereinfacht und die Sommerpause um 2 Wochen verkürzt wurde. Nur knapp eine Woche dauerte es, bis das Verfassungsgericht auf Antrag der postfrankistischen Volkspartei PP und der neoliberalen Bürger Ciudadanos die Reform kippte. Im Rahmen der Vorbereitungen für das Referendum ist ein Übergangsgesetz, das Llei de Transitoriedad, in Arbeit. Es soll die juristischen Grundlagen für den Übergang zur neu gegründeten Republik festlegen. Um ein neuerliches Verbot aus Madrid zu verhindern, soll es allerdings erst dann veröffentlicht werden, wenn am 1. Oktober eine Mehrheit für die Unabhängigkeit stimmt. Ja, das klingt natürlich lustig. Die haben ein Gesetz gemacht, das alle anderen Gesetze außer Kraft setzt, jedes andere Gesetz außer Kraft setzt und das nur dafür da ist, um die Unabhängigkeit praktisch zu legitimieren. Das klingt lustig, ist aber nicht lustig, weil dieses Gesetz ist praktisch ein Selbstermächtigungsgesetz. Eine sehr komische Konstruktion, meiner Meinung nach. Einen weiteren Entwurf brachten Mitglieder des Regierungsbündnisses gemeinsam für das Jahr. Xuns Pelzi zusammen mit Abgeordneten der antikapitalistischen Kandidatur der Volkseinheit KUP am 31. Juli im katalanischen Parlament ein. Jetzt, das sogenannte Referendumsgesetz soll die Grundlage und Garantien für den Volksentscheid schaffen. Zudem sieht es vor, im Falle einer Mehrheitsentscheidung für die Unabhängigkeit 2 Tage nach den Wahlen eine unabhängige Republik auszurufen. Für den Fall, dass die Abtrennung von Spanien abgelehnt wird, sind umgehende Neuwahlen vorgesehen. Das Verfassungsgericht drohte inzwischen der katalanischen Parlamentspräsidentin Carme Forcadell und den übrigen Präsidiumsmitgliedern mit Strafverfolgung, falls sie den Gesetzentwurf zur Debatte stellen. Bereits im Mai mussten sich Forcadell und weitere 4 Kolleginnen und Kollegen vor dem obersten Gerichtshof Kataloniens, DSJC, verantworten. Ihnen wird Rechtsbeugung und Ungehorsam gegenüber dem Verfassungsgericht vorgeworfen. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy, PP, kündigte bereits an, auch das Referendumsgesetz vor das Verfassungsgericht bringen zu wollen. Er bekräftigte in einer Pressekonferenz am vergangenen Montag, dass die Volksabstimmung unter keinen Umständen stattfinden werde, da sie illegal sei. Unterstützung bekam er in dieser Frage auch vom Chef der sozialdemokratischen PSOE, Pedro Sánchez. Dieser distanzierte sich allerdings von der Drohung der Zentralregierung, bei Abhaltung des Referendums das katalanische Autonomiestatut außer Kraft zu setzen. Kataloniens Ministerpräsident Carles Puigdemont bekräftigte dagegen, dass die Katalanen zu den Urnen gerufen werden. Gleichzeitig bot er Madrid erneut an, über die Modalitäten des Loslösungsprozesses zu verhandeln, wenn das Ja gewinnt. Höhepunkt der Mobilisierung wird auch in diesem Jahr wieder der katalanische Nationalfeiertag am 11. September sein. Die katalanische Nationalversammlung, ein breites Bündnis von Unabhängigkeitsbefürwortern, ruft zu mehreren Demonstrationszügen in Barcelona auf, die in Form eines Kreuzes zusammenkommen sollen. Als Symbol für die Abstimmung am 1. Oktober. Also das soll symbolisiert werden, das Kreuz beim Sie auf dem Wahlzelt, nicht etwa das christliche Kreuz. In dem Fall, das wäre ja immerhin schon was. Sie, so heißt ja auch die Bewegung. Die katholische Kirche steckt sowieso überall drin, die braucht man gar nicht mehr erst einladen zu irgendwas. Ja, zu dem ganzen Thema da, Referendum, Unabhängigkeit, ja oder nein von Katalonien. Also ich habe ja schon öfter gesagt, ich finde es ziemlich langweilig, das Thema. Auf der anderen Seite kann man sich dem einfach nicht entziehen, weil das Bombardement von beiden Seiten, von hier und von Madrid, zu diesem Thema, so ähnlich wie zwischen Trump und Kim Jong-un, die schaukeln sich so gegenseitig hoch, ne? Also wie du gesagt hast, Referendum, willst du ein unabhängiges Katalonien in Form einer Republik? Ja oder nein? Und wenn eben die, und das betonen sie, wenn sie die Mehrheit für das Sie ist, also zum Beispiel 50,03%, dann wollen sie innerhalb von 48 Stunden die Unabhängigkeit ausrufen und die anderen, die Zentralregierung in Madrid, die sagen natürlich nie hablar. Ne? Und sie sagen es nicht überdeutlich, aber es ist klar, sie würden notfalls dann den Artikel 155 von der Verfassung rausholen, wo eben die Zentralregierung bei klaren Rechtsverstößen und so weiter dann die Autonomie von bestimmten Regionen aufheben kann. Und weiter, wenn man das weiter spinnt, dann könnte es also wieder so weit kommen, dass die Panzer, die der spanischen Armee, die diagonal runterrollen, wie das eben dann 1939 auch schon der Fall war. Und viele Leute, denen läuft dann so ein Schauer über den Rücken, zum Teil auch ein wohliger Schauer, wenn sie an diese Situation denken, weil besonders diejenigen, die sich zum letzten Mal auch sehr gefreut haben, wo die Panzer hier in Spanien auf der Straße waren, nämlich bei dem Putsch von Tejero, wo der Generalkapitän in Valencia, der Milans del Bosque, wo der die Panzer rausgeholt hat, ja. Und jetzt hat man halt das Gefühl, oh, jetzt passiert wieder was, jetzt kann endlich, ist endlich mal wieder was los und so. Naja, gut. Ich glaube in diesem Fall, dass am Ende das alles nicht so heiß gegessen wird, ja, wie es im Moment aussieht. Ja, die Tourismusindustrie wird da schon einen Riegel vorschieben. Den wird es nämlich unangenehm in die Buchführung schlagen, wenn ihr plötzlich Panzer rollen. Nur die Situation wäre diesmal natürlich völlig anders. Man kann die mit 1936 wirklich nicht vergleichen. Es gibt keinen Frankismus mehr, zumindest keinen offenen und direkten. Es gibt keine linke Alternative, die eine Republik aufbauen kann im Moment, zumindest nicht fernab vom neoliberalistischen Kapitalismus. Und all das ist in weite Ferne gerückt. Es geht eigentlich darum, ob ein souveräner Staat sich auf der Nase rumtanzen lässt und einer Region erlaubt, sich abzuspalten, ohne zu reagieren. Ein Staat, der das machen würde, würde selber Harakiri begehen. Denn wenn eine Region sich abspaltet, macht das die nächste. Zuerst ist Katalonien, dann kommt das Baskenland, kriegt dann natürlich auch Lust, dann kommt Galizien. Und warum nicht? Vielleicht gibt es auch sowas wie Valencia, die Valencianische Unabhängige Republik. Und dann haben wir nachher eine Kleinstaaterei hoch 10. Pilar, du als, sagen wir mal, als Auslandsspanierin, die in Berlin lebt, wie empfindest du das eigentlich von dort und aus deiner Perspektive, dieses ganze Gekämpfe um die Unabhängigkeit Kataloniens? Also bei mir geht mehr gefühlvoll als Politik, weil ich Spanierin bin. Und ich musste dazu sagen, dass eine, ich weiß jetzt nicht, ob auf Deutsch so heißt, Verteilung, Desquartizamiento. Ja, die Zerstückelung. Genau, eine Zerstückelung eines physischen Körpers oder eines politischen Körpers geht nicht ohne Schmerz. Und was ich sagen wollte, für mich ist Spanien, ich selber komme aus Madrid, aber ich fühle mich Spanierin, wenn ich in Sevilla bin, wenn ich in Huesca bin, wenn ich in Barcelona sowieso oder wenn ich im Baskenland. Für mich das Land ist die Sprache, ist die Farbe des Himmels, es sind die Lieder, die man gehört hat, es ist das Essen, es sind verschiedene Sachen, die man mit Leuten gelebt hat. Und das ist, was bedeutet Heimat. Und das erlebe ich, sofort ich die Grenze der Pyrenäen überquere, fühle ich mich in Spanien. Und deswegen dieses ganze Diskurs, es tut mir wirklich weh. Und ich finde, das ist eine Dummheit und natürlich jetzt auf politischer Sinne, eine Rechtsstaat kann sowas nicht erlauben, weil du, wie du sehr gut gesagt hast, dann wurde die nächste, Madrid, wir wollen auch unabhängig sein, ja, wir sind nicht Spanien, können wir denn nicht sagen. Ja, die Dynamik ist leider so, der Fahrplan, das Drehbuch oder wie die heute sagen, die Roadmap ist einfach schon geschrieben. Die Roadmap ist so, das ist wie ein Schachspiel, wenn die angreifen, müssen die zurückschlagen. Das ist einfach, das wird eine Eskalation geben und der letzte Schritt wäre dann eine Militarisierung des Konflikts, was, wie Werner sagt, wir nicht hoffen. Wir wollen keine Panzerrollen sehen, wir wollen das nicht, aber Es wird irgendwann wahrscheinlich der Fall sein. Es gibt sogar böse Zungen, die sagen, dass die Puigdemont-Regierung versucht, eine heftige Reaktion Spaniens zu provozieren, um genau diese Situation herzustellen, um dann diesen Opfercharakter zu bekommen, diese Opferrolle, noch mehr Opfer zu sein und dann eben die Volksmassen zu mobilisieren mit Straßenschlachten und Repressionswellen und was das alles wäre. Das wäre so eine Art Erdoganisierung der spanischen Innenpolitik. Also ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Besonders von dieser ganzen Independentistas-Front ist ja genau er das Beispiel dafür, dass er als Vertreter der katalanischen Bourgeoisie schon deshalb das nicht so weit kommen lässt, weil er dann keine Geschäfte machen würde und weniger Geld verdienen würde. Das ist diese Fraktion. Also deshalb glaube ich nicht, dass das so weit kommt. Aber zu dem, was du gesagt hast, da hast du mehr so von der Gefühlsseite hergehst an die Sache, du überquerst die Pyrenäen und dann fühlst du dich als Spanierin. Also mir zum Beispiel passiert es nicht, weder in Spanien noch in Deutschland noch sonst wo. Ja. Aber ein Katalane würde natürlich dagegen sagen, dass es er genau die gleichen Gefühle hat wie du, aber eben wenn er nach Katalonien reinkommt aus dem Ausland, von Aragonien zum Beispiel. Ja. Und also irgendwie, ich kann damit nichts anfangen, wenn jemand sagt, wie du gesagt hast, ich fühle mich als Spanierin oder ich fühle mich als Deutscher, ich fühle mich als Katalane. Das ist irgendwie, verstehe ich das nicht, was das heißen soll. Ja. Und die andere Seite, was du sagst, also kein Staat würde sich leisten, seine Zerstückelung mit anzusehen, ohne tätig zu werden. Also das interessiert mich auch nicht, ja, weil diese rechtliche Seite, diese Staatsräson, das ist kein Argument für mich. Ja. Nicht deshalb kann man das nicht zulassen. Ich bin dagegen, ich bin auch dagegen, gegen diesen Separatismus, aber aus einem anderen Grund, weil die hier, die katalanischen Nationalisten, genauso Nationalisten sind wie die in Madrid, ja. Und ich kann mich nicht irgendwo an sowas anhängen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, ja. Also für mich sind alle, die da oben und die Macht haben, die Leute, die verantwortlich sind für die Malaise, egal ob sie Katalanen sind oder aus Madrid kommen, ja? Und also deshalb bin ich da relativ cool, ja. Gut, Werners Position ist bekannt. Werner ist ja der undeutscheste Deutsche, der hier in Katalonien lebt. Pilar, deine Position, wie ist die? Ja, man kann nicht, wie sagt man, replikar? Antworten. Gut, man kann nicht, man kann intellektuell nicht widersprechen, aber du hast gerade gesagt, Werner, du fühlst dich nicht auf Deutsch. Es gibt eine Sache der Gefühl und ich glaube, wenn ich immer viele Spanier, was ich sehe, gehen auf die Sache ran, richtig gefühlvoll. Also zum Beispiel dieses Nationalismus, das du gerade gesagt hast. Es gibt viele Leute, die ohne eine bestimmte politische Entscheidung zu haben, lassen sich Treiber hier und her, weil ja Katalonien schöner, wir essen besser. Es gibt viel unserer eigenen Sprache. Ich glaube, die Sprache ist richtig sehr wichtig. Ja, das ist wahr. Und meine Meinung jetzt persönlich über den Thema der Bundesländer, es ist, wenn man in einen Staat, also eine Nation, ich rede jetzt von Spanien, wie man konnte sagen, heutzutage Deutschland oder Italien, ist egal, mehrere Sprachen als offiziellen ansehen, da fängt das Problem an. In der Schweiz Schweiz gibt es drei Sprachen und ja, da passiert auch nichts. Der Schweiz ist total andere in der europäischen Politik oder in der, jedes Land hat ihre eigene Geschichte. Aber wenn wir so gehen wollen, auch Italien, wenn die Italiener Spanien wären, also diese absurde Hypothese, wären jetzt vielleicht in Italien 6 offizielle Sprachen. Das gleiche konnte man mit Deutschland, also ich rede jetzt nur von Ländern, die ich mehr oder weniger gut kenne. Und da, wenn man unterscheiden, einen großen Unterschied mit der Sprache macht, da fängt das Problem an, weil richtige Sprache ist Heimat. Es ist das erste Wort, das wir hören, wenn wir geboren sind. Also ist, was wir essen, erst Muttermilch, zumindest dann früher, und dann eine Sprache. Und das ist gefühlmäßig eine starke Bindung zu Heimat. Sprache und Heimat. Ja, also das hat ja angefangen damit, wo ich gesagt habe, ich fühle mich nicht als, ja, weder das eine noch das andere, hast du eben dann versucht klarzumachen, dass für dich, dass zum Beispiel Sprache und die Gebräuche und die Landschaft und so, dass das eben die Heimat ist und dass du dich deshalb fühlst als Spanierin. Ich meine, das ist aber ein anderes Thema. Also wenn ich nach Deutschland komme, dann gibt es da auch Gegenden und Regionen und Städte, wo ich mich wohlfühle, wo ich zufrieden bin, wo ich sogar noch ein paar Leute von früher kenne. Und natürlich ist das fantastisch und du kannst mit denen reden und zwar auf Deutsch, ja, wo du dich sehr viel besser ausdrücken kannst als ich jetzt zum Beispiel auf Spanisch. Das ist alles toll und positiv, aber das finde ich gut, ja, alles was du willst, aber ich fühle mich nicht als Deutscher, das ist was anderes, ja, und das finde ich ist das Schlimme an der Geschichte. Das Schlimme, dass du dich nicht als Deutscher beim fühlst? Beim Nationalismus. Ach so, ich dachte, das bei wäre schlimm jetzt für mich. Bei jedem Land, bei allen Leuten, die sich mit dem Fähnchen und der Hymne identifizieren, den Tränen aus die Augen kommen, wenn Rafa Nadal irgendwo Tennisturnier gewonnen hat, weil das ein Spanier ist. Also das ist diese Kacke, mit der ich nichts anfangen kann. Ja, aber du erkennst doch Gefühle, Werner. Du weißt doch, wenn dein Lieblingsclub Barça spielt, dann hast du doch Gefühle. Das ist ja vielleicht so eine Art geliehener Nationalismus, der praktisch dir dieses fehlende Deutschgefühl ersetzt. Tiefenpsychologisch betrachtet hast du also einen fremden Quasi-Nationalismus adoptiert, um diese Gefühle auch erleben zu dürfen in der Masse mit Fahnen und mit einem Wimpel und mit einem Emblem, dabei sein zu dürfen, wo Sieg ist, wo Glanz ist, wo Erfolge gefeiert werden, wo es immer vorwärts geht, im Europapokal, in der Liga. Diese Gefühle kennst du doch und diese Gefühle haben eben viele Leute, wenn sie an ihr Land denken und dann bei Olympischen Spielen oder Fußballweltmeisterschaften. Und dieses Gefühl ist einfach da und dieses Gefühl, das kann manchmal wie in kommunizierenden Röhren irgendwo anders überspringen und das ist eben ein Gefühl und wenn man da rationell rangeht, dann kann man nur sagen, ist doch alles dasselbe. Ist ja auch alles dasselbe. Du bist jetzt wieder dabei, El Tocino con la Velocidad zu mischen. Ja? Also das ist was anderes. Gut, meine Damen und Herren, es geht auf 5 Uhr zu. Wenn jetzt Samstag wäre, würde ich sagen, es geht auf 11 Uhr zu. Aber es geht auf 5 Uhr zu. Für Leute, die uns jetzt in Tokio oder in Buenos Aires oder in Chicago hören, geht es auf ganz andere Uhrzeiten zu. Ich bringe noch ein Lied von der wunderbaren Frau Jennifer Rostock von ihrem letzten Album, genau in diesem Ton. Und da hat sie doch sehr Nina Hagen-mäßig einiges beigesteuert an Songs, an Liedern. Ein Lied, das mir sehr gut gefällt, heißt Baukrane. Das hören wir jetzt und danach bringen wir die gemischten und kommentierten Meldungen und Katastrophen. We'll be right back. Länder schwärzen, bis die Augen rennen, schmerzen runterbrennen wie Wunderkerzen. Alles okay. Was soll das? Was soll das? Schaffen, auf die Schneller machen, Nachbarn auf die Teller gaffen, hörst du aus dem Keller lachen, alles okay. Was soll das? Druckenrente, Wuppentöpfe von den Wänden schon mal zu okay. Was soll das? Was soll das sein? Wenn man nur den Rubel rollt, wenn man mit dem Rudel heult. Was soll das? In den Phasen unserer Jugend waren wir Hürden. Nun in Zukunft lange her, das lange her. Wir werden groß, wir werden klein. Ich seh den Weg vor lauter Stein. Nichts ist nicht fair, es ist nicht fair. Belügst du dich selbst? Am Schluss bleibt nichts von dir übrig. Nur der Rahmen, aus dem du nie fällst. Da sind Baupläne über der Stadt, die alles das verändern, was dich verändert hat. Es ist Freitag, der 11. August 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir, warum nicht, mit einer Meldung aus Mallorca. Mallorca für die Deutschen. Protest gegen Tourismus in Mallorca. Eine Bürgerinitiative hat auf Mallorca gegen den Massentourismus auf der zu Spanien gehörenden Insel protestiert. Mitglieder der Organisation Ciudad per Aquí la Vida, die Stadt denen, die sie bewohnen, sperrten am Samstag in Palma symbolisch das Tourismusministerium der Balearen. Sie klebten Zettel mit der Aufschrift geschlossen an die Eingangstür des Gebäudes. Eine Sprecherin kritisierte dabei unter anderem die Vermietung von Ferienwohnungen in Mehrfamilienhäusern, die das Angebot für die Einheimischen reduziere und die Immobilienpreise nach oben treibe. Die Wirtschaft sei für die Regierenden wichtiger als das Recht auf eine Wohnung, hieß es. Zum gleichen Thema gibt es ein Interview mit dem Bürgermeister von Palma de Mallorca. Antoni Noguera heißt er, der Mann ist 37 Jahre alt und hat dem Spiegel ein Interview gegeben. Der Spiegel fragt, warum beschimpfen Sie deutsche Touristen, Herr Noguera? Dieser Herr Noguera hat nämlich erklärt, welche Deutschen er auf der Insel haben will und welche nicht. Der Spiegel. Herr Nogueira, Sie sind seit einem Monat im Amt und haben jetzt die deutschen Touristen als Abschaum, als Escoria bezeichnet. Alles klar bei Ihnen? Nogueira, wir sprechen von einer Minderheit. Die deutschen Touristen sind wichtig auf Mallorca, aber diese kleine Minderheit, die sich hier am Strand von Palma daneben benimmt, diese Deutschen sind nicht willkommen. Spiegel. In den vergangenen Jahren schienen die deutschen Touristen, die am Ballermann trinken und feiern, sehr willkommen gewesen zu sein. Verdienen sie nicht mehr genug daran? Nogueira, deutsche Touristen sind willkommen, wenn sie sich hier benehmen. Palma ist eine schöne Stadt, die viele Möglichkeiten für nachhaltigen Tourismus bietet. Aber gegenüber gewalttätigen und besoffenen Männern, die hierher kommen, um sich daneben zu benehmen, zeigen wir keine Toleranz. Spiegel. Jüngst hissten Deutsche im Lokal Bierkönig die Reichskriegsflagge und brüllten Ausländer raus. Nogueira, eine Minderheit schafft es hier leider, den Eindruck zu erwecken, als sei sie eine Mehrheit. Das ist schlecht für die Stadt Palma de Mallorca, weil es die vernünftigen Touristen abschreckt, die wir gern hier haben. Und es ist schlecht für Deutschland, weil es ein Bild seiner Bürger vermittelt, an dem die Mehrheit der Deutschen nicht interessiert sein dürfte. Die Mehrheit in dieser Nacht im Bierkönig in Mallorca, wo die Reichskriegsflagge gehisst haben und gebrüllt haben, Ausländer raus, das war eine Gruppe von, weiß ich, 15 oder 20 deutschen Nazis. Aber die anderen, die auch nicht viel besser sind, die haben immerhin dann geschrien Nazis raus und haben es geschafft, dass die abhauen mussten. Bringen wir die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Freitag, dem 11.08.2017. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. SPD-Kanzlerkandidat Schulz will offenbar verbindliche Quote für Elektroautos in Europa. Die Forderung ist Teil eines 5-Punkte-Plans für den Automobilstandort Deutschland, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin werden zudem strengere Abgasregelungen gefordert. Merkel empfängt UN-Flüchtlingskommissar Grandi in Berlin. Dabei stellte die Kanzlerin mehr Geld in Aussicht, um die Flucht von Libyen über das Mittelmeer zu verhindern. Bis zu 50 Millionen Euro könnten dem UN-Flüchtlingshilfswerk und der Internationalen Organisation für Migration zur Verfügung gestellt werden. Am Geld dürfe diese Arbeit nicht scheitern, so Merkel. US-Präsident Trump warnt Nordkorea vor einem Militärschlag. Andernfalls sei alles für eine militärische Lösung vorbereitet, schrieb Trump auf Twitter. Locked and loaded, so wörtlich in Anspielung auf eine feuerbereite Waffe. Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie halte eine Eskalation der Sprache für die falsche Antwort. ARD und ZDF sichern sich Olympiarechte bis 2024. Die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen die kommenden 4 Spiele nun doch live. Nach monatelangem Poker über Exklusivrechte einigten sich ARD und ZDF mit dem US-Konzern Discovery über Sublizenzen. Unwetter in Italien. Starker Wind, Hagel und Gewitter sind über die Region Venetien hinweggezogen. 70.000 Menschen waren ohne Strom. Campingplätze an der Adriaküste nahe Venedig wurden unter Wasser gesetzt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Das Wetter. Kommende Nacht gebietsweise kräftiger Regen. Morgen viele Wolken, im Süden und Osten auch etwas Sonne. Dann gebietsweise wieder Regen oder Schauer. 14 bis 22 Grad. Ja, vielen Dank für die aktuellen Nachrichten an die Kollegen von der ARD. Wir machen weiter mit unserem Katastrophenblock, mit unseren zusammengebastelten Nachrichten. Ich habe hier die tolle Meldung von Katar. Katar, wissen wir, eine Musterdiktatur am arabischen Golf. Die haben jetzt Neymar geholt. Doha, die Hauptstadt von Katar. Doha holt Neymar und kauft Kriegsschiffe. Ja, Katar kauft sich aus der Krise. Der Megatransfer Neymar, milliardenteure Rüstungsdeals und ein Militärmanöver mit der Türkei. Das Emirat Katar trotz der saudi-arabisch geführten Blockade. Dabei wird die Allianz nun von einem Erzfeind unterstützt. ,75 Meter groß und 222 Millionen Euro teuer. Das ist Neymar da Silva Santos Junior, Der brasilianische Posterboy des internationalen Profifußballs wechselte in der vergangenen Woche vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain und damit zum Emir, zum Emirat Katar. Das Herrscherhaus in Doha hat sich 2011 in den französischen Hauptstadtclub eingekauft. Seither heißt der Präsident Nasser Al-Khelaifi. Er hat Neymar nach Paris gelotst, der dort künftig nicht nur gegen den Ball treten, sondern für Katar auch als Botschafter der umstrittenen Fußball-WM 2022 tätig sein wird. Es ist der bislang teuerste Transfer in der Geschichte. Inklusive Gehalt und Prämien ist von rund einer halben Milliarde Euro die Rede. So viel hat ungefähr die Elbphilharmonie gekostet. Klasse, davon könnte man wie viele Krankenhäuser bauen? 3, 4, 5? Nee, natürlich ist das ein Wahnwitz, da für einen Fußballspieler 222 Millionen Euro auszugeben. Also was die an Barca bezahlen müssen. Und was anderes ist, was der dann noch dort jedes Jahr verdient. Das sind wahrscheinlich auch nochmal jedes Jahr 30 Millionen, die dazukommen. Aber gut, dass der jetzt in Paris ist, das finde ich nicht so schlimm. Das Schlimme ist, dass er nicht mehr in Barcelona ist. Und jetzt werden wir eben sehen, wie der Barca damit umgeht. Ja. Und am Sonntagabend ist dann die erste Probe. Da spielt nämlich Barca gegen Real Madrid. Dieser sogenannte Super Cup, weil Barca hatte den Pokal gewonnen, Copa del Rey, und Madrid hatte die Liga gewonnen, und die müssen jetzt zweimal gegeneinander spielen. Am Sonntagabend um 22 Uhr, und viele Leute sagen, das ist der Klassiko. In Deutschland würde man vielleicht sagen, ein Derby, obwohl es ja eigentlich kein Derby ist, weil es nicht zwei Mannschaften von der gleichen Stadt sind. Aber setzt sich eben durch dieses, wie Werder Bremen gegen Hamburger SV ist jetzt auch ein Derby, ja. Und da hat beim letzten Mal hat dann Werder gewonnen, 2-1 gegen Hamburg. Und dann der Sportchef von Werder Bremen, der sagt dann zu dem Thema, jeder Sieg tut gut, ein Derby-Sieg noch guter. Und deshalb hoffe ich, dass es morgen Abend, Sonntagabend gut ausgeht. Das ist Werbung für den kapitalistischen Fußball. Vielen Dank, Werner. Die Frage, die wir uns stellen, ist Katar. Warum macht Al-Khelaifi sowas? Der mächtigste Mann, dieser Krösus von Katar. Warum macht er sowas? Die Antwort haben wir direkt. Weil er es sich leisten kann. Jawohl. Sie können sicher sein, wir haben noch viel mehr Geld, als wir Neymar geben, prahlte der 43-Jährige, der gestern durch die Presse geisterte und durch die Fernsehkanäle, nachdem er seinen Einkauf erledigt hatte. Der hat also auch versucht, ein Dortmunder Jüngelchen zu kaufen für auch 150 Millionen, aber Borussia Dortmund hat gesagt, niet, nein, nicht, machen wir nicht, den kriegt ihr nicht. Der Transfer war nicht nur eine Kampfansage an die sportlichen Wettbewerber im In- und Ausland. Es ist noch viel mehr. Denn für Katar ist Sport bloß eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wir wissen ja, Katar ist ein Zwergstaat, Katar ist ein Sklavenhalterstaat, Katar ist ein Apartheidstaat, der Frauen praktisch einsperrt, der mittelalterliche Gesetze hat, aber dessen Herrscher natürlich öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken. Die 150 Ehefrauen des Emirs von Katar, die reisen natürlich zum Shopping nach London, nach Paris, nach Barcelona. Dann werden ganze Kaufhausmeilen abgesperrt. Da rauschen die dann rein mit ihren Dienstboten, mit ihren Shopping Assistants und Shopping Coats und kaufen dann mal für 2-3 Millionen ein, so nebenbei. Und all das ist natürlich auch das Prinzip Neymar. Als Barca-Fan wäre ich froh, dass dieses Jüngelchen endlich weg ist und jetzt haben wieder andere eine Chance, in die erste Mannschaft zu kommen. Es gibt genug Talente und die Neymars werden nicht geboren, die Neymars werden gemacht. Das vergessen viele Fußballfans und viele Leute, die dem Starkult frönen und die Stars anhimmeln und sich ihnen zu Füßen werfen und zu Hause ihre Altars aufbauen, ihre Altäre. Diese Typchen werden gemacht und man kann 5 neue Neymars packen in 1-2 Jahren. Was hältst du davon, Pilar? Ich sehe, du hattest gerade Anzeichen gemacht, einen Kommentar abzugeben. Nee, ich habe nur gelacht, weil ich muss sagen, gut, das wäre jetzt ganz zurück, wenn ich wollte ich vorher was so ein werden wortet, aber ist egal. Nee, ich interessiere mich überhaupt nicht von dem Sport. Ich glaube, ich bin sportlich von Natur und ich mache weder Football. In diesem Sinne fühle ich mich nicht Spanier, nicht Deutsche, nicht Russisch. Ist mir einfach egal. Aber trotzdem denke ich, es geht, ich finde ganz, ganz gut, wie du das gesagt hast. Jetzt habe ich richtig vergessen, aber du hast gesagt, Neymar werden nicht geboren, werden gemacht. Das weiß und man. Und das finde ich ganz gut, bis Borussia Dortmund war. Das hat, haben sie gesagt, mit uns nicht. Und ich glaube, wenn viele große Fußballmannschaften so diese Haltung hätten, vielleicht würde sich etwas im Fußball oder in der Gedanke der Menschen verändern. Nein, wir verkaufen uns nicht. Also. Ja, viele Leute denken ja, wir sprechen von Fußball. Es ist kein Fußball mehr. Es sind Finanztransaktionen. Es sind Finanzgeschäfte. Und das hat mit Fußball ungefähr so viel zu tun wie eine Coca-Cola-Flasche mit einem gesunden Getränk. Al-Khalifaifi ist also der richtige Mann, um den Zwergstaat auf Vordermann zu bringen. Er ist übrigens ehemaliger Tennisprofi, Weltranglistenplatz 995. Der ist nicht nur PSG-Boss, also Paris Saint-Germain-Boss, sondern auch ein alter Freund des jungen Herrschers von Doha, Tamim bin Hamad Al-Thani. Er dient dem Autokraten sozusagen als Minister ohne Portefeuille, eine Allzweckwaffe sozusagen. Und dieser Typ hat natürlich die Aufgabe, im Moment auch Katar auf die Fußball-WM vorzubereiten. Katar will ja die Fußball-WM austragen bei 55 Grad Hitze. Die korrupten FIFA-Bosse haben das an die Scheiß verkauft. Und nun will man natürlich auch eine Mannschaft zusammenkaufen, die mindestens ins Viertelfinale kommt. Und dafür wird man nun in aller Welt, das weiß man mittlerweile, wie Katar das macht, junge Leute kaufen. Die haben schon ungefähr an die 10.000 junge Fußballer gekauft, lassen die spielen, geben denen dann die katarische Nationalität. Wir sind wieder beim Thema Nationalitäten. Und die spielen dann. Und dann fliegt man natürlich auch die Jugendmannschaft von Barca ein, die Jugendmannschaft von Manchester. Die spielen also pausenlos auf höchstem Niveau gegen gute Fußballmannschaften aus Europa und hoffen dann eben künstlich, wie sie es im Handball gemacht haben, sich ja praktisch sportlich etwas zusammenzukaufen, das heißt mit Geld etwas aus nichts etwas zu machen, aus der Wüste mit Geld etwas zu machen. Das ist ungefähr die Idee, die hinter diesem Konzept steckt. Katar will mit seinem Einkaufstrip in Katalonien das Signal an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten senden, dass ihre Blockade ihre Wirkung verfehlt. Anfang Juni hatte die Arabische Allianz alle diplomatischen Kontakte zu dem Golfstaat abgebrochen, sowie die Land-, Luft- und Seewege geschlossen. Der Grund? Sie wirft dem Zwergstaat nicht etwa Diktatur, Tyrannei, Apartheid oder Sklavenhalterei vor, nein, sondern die Unterstützung von Terrororganisationen und enge Verbindungen zu Iran, dem großen Gegenspieler der saudischen Monarchie in der Region Katar, soll seit Wochen 13 Forderungen erfüllen, damit die Blockade aufgehoben wird. Die wichtigsten drei sind die Einstellung des TV-Senders Al Jazeera, eine Loslösung von Iran, die Schließung eines türkischen Militärstützpunktes. Israel fordert natürlich auch, das bemerken wir so nebenbei, die Schließung des Al Jazeera-Büros weltweit und natürlich auch in Katar. Warum? Wegen antisemitischer Propaganda und Hetze, weil nämlich Al Jazeera sagt, Israel muss vernichtet werden. Das ist bei denen so, wie damals im römischen Senat gesagt wurde, unter anderem, Karthago muss zerstört werden. Das ist nicht richtig. Al Jazeera, dieser Sender, der ist kein Verbreiter von der Botschaft von Estado Islamico. Im Gegenteil, das ist die einzige liberale, sagen wir mal, Stimme, die es überhaupt in der ganzen Region gibt. Und dass Israel dafür ist, die zu schließen, hat einen anderen Grund. Das sind die einzigen, die mit klaren Worten über Palästina berichten. Das ist, was die israelische Regierung stört bei denen. Aber der Sender selber ist völlig in Ordnung. Musik. weitere Themen auf unserem Niemandslandplan. Ich habe hier den Spiegel, die Ausgabe von dieser Woche, vor mir liegen. Sehr schön. Ende Legende. Da sieht man den VW Käfer, der ist auf den Rücken gefallen. Und da heißt es, wie Bundesregierung und Konzerne den Ruf der Autonation Deutschland ruinieren. Und dazu gibt es einen langen, langen, sehr informativen Bericht zu diesem Thema, wie praktisch die Autoindustrie, ja, könnte man sagen, die Bundesregierung in Geiselhaft genommen hat. Die Regierung hat sich nämlich mit Haut und Haaren der Automobilindustrie ausgeliefert. Das ist die erschütternde Erkenntnis des Dieselgipfels. Die Politik lässt zu, dass sich die Konzerne weiter vor ihrer Verantwortung drücken. Wie lange noch, fragt der Spiegel. Laut dem Meinungsforschungsinstitut CIVEY fanden 72,8% der Befragten, dass beim Thema Luftverschmutzung zu viel Nachsicht mit der Automobilindustrie geübt werde. 80,6% der städtischen Bevölkerung wünschen sich weniger Rücksichtnahme auf die Interessen der Autoindustrie. Warum also kuscht die Regierung vor den Konzernen? Naja, die deutsche Automobilindustrie ist nicht irgendeine Branche. Sie ist mit ihren rund 800.000 Arbeitsplätzen und über 450 Milliarden Euro Umsatz eine der Schlüsselindustrien des Landes, des viertgrößten Autobauers der Welt. Das macht jede Regierung erpressbar. Dazu kommt der Stolz. Die Deutschen haben das Auto erfunden, werden bis heute weltweit für ihre Ingenieurskunst bewundert. Made in Germany galt damals und galt gerade für Autos als absolutes Qualitätsmerkmal. Weil keiner wusste, dass die Ingenieure getrickst haben und dass die Politik die Schummelei seit Jahren deckte, weil es eine unappetitliche Verquickung von Personal und Interessen gibt, ein System gegenseitiger finanzieller Zuwendungen und Parteispenden plus einem Kontrollorgan, das durch Lobbyarbeit zu einem willfährigen Wurmfortsatz der Industrie verkümmert ist. Das schreibt der Spiegel mit sehr heftigen Worten zum Thema Verquickung von wirtschaftlichen Interessen und Bundesregierung. Wer hat nicht die Pressekonferenz erlebt, wo der zurückgetretene Ministerpräsident von Niedersachsen vor die Kameras getreten ist, hat seine Erklärung verlesen und wenige Stunden später kam schon raus, diese Erklärung hat ihm wortwörtlich die Autoindustrie, VW-Konzern, diktiert. Mit solchen Leuten haben wir es zu tun, meine Damen und Herren, wenn wir über Politik in Deutschland sprechen. Ja, also angeblich soll er den ersten Entwurf gemacht haben für diese Rede und dann hat er ihn VW vorgelegt. Und die haben dann noch das leicht umgeschrieben und das war dann seine Rede. Und dieser Typ ist natürlich nicht von der Merkel-Partei, sondern von der SPD. Ja, aber das ist eben völlig egal, von welcher Partei. Diese Lobby, die hat alle im Griff. Ja, und unter anderem deshalb, was gefordert wird, schon seit Jahrzehnten in Deutschland, Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen, ja, völlig undenkbar. Die verhindern das, haben die Möglichkeit dazu. Ja. Oder auch in der Presse natürlich, in der Welt vom Sonntag gab es eine Kolumne von einem gewissen Hans Zippert, und der sagt dann so Sachen wie zum Beispiel, es waren die unrealistischen Erwartungen der Käufer, die ehrbare Autobauer dazu gezwungen haben, unrealistische Versprechungen zu machen. Ja? Also du und ich und Hinz und Kunz, wir sind schuld. Zur Verquickung, zur personellen Verquickung hat der Spiegel ein sehr schönes Schaubild rausgebracht. Da sieht man zum Beispiel den Herrn, den sauberen Herrn Matthias Wissmann. Der war Bundesverkehrsminister von 1993 bis 1998 und der ging dann, wohin? Der war danach direkt Präsident des Verbandes der Automobilindustrie. Seit 2007 ist er das. Dann hat man Eckhard von Kladen, Staatsminister im Bundeskanzleramt unter Kanzlerin Merkel von 2009 bis 2013. Wohin? Eckhard von Kladen, direkt Cheflobbyist, Leiter Politik und Außenbeziehungen bei Daimler seit 2013. Michael Jansen, Büroleiter der CDU-Vorsitzender Merkels in der Bundesgeschäftsstelle der CDU von 2006 bis 2009. Wohin ist er gegangen? Michael Jansen, Leiter der Hauptstadtrepräsentanz von VW seit 2015. Thomas Steg, stellvertretender Sprecher der Bundesregierung unter den Kanzlern Schröder und Merkel. Haha, die machen da gar keinen Unterschied mehr. Wo ist der Unterschied? Von 2002 bis 2009, wo ist dieser junge Mann hingegangen, dieser alte Mann? Thomas Steg, Cheflobbyist Generalbevollmächtigter für Außen- und Regierungsbeziehungen bei VW seit 2012. Maximilian Schöberl, ich zähle nicht alle auf, das sind zu viele. Maximilian Schöberl, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der CDU in München, der CSU in München seit 1992. Der ging natürlich direkt zur BMW, ist der Cheflobbyist seit 2006. Martin Jäger, früher im Kanzleramt. Diverse Stationen im Kanzleramt, zum Beispiel Sprecher von Bundesfinanzminister Schäuble 2014 bis 2016. Dieser saubere Herr Martin Jäger ist direkt Cheflobbyist, Leiter Politik und Außenbeziehungen bei Daimler von 2008 bis 2013 und so weiter und so weiter. Das ist ungefähr wie hier mit den Politikern. Die sind gekauft und die gehen dann direkt zu ihren Käufern zurück und machen da weiter ordentlich Knete und ordentlich Moos auf Kosten der Allgemeinheit und auf Kosten der, in diesem Falle, nach dem Abgasskandal auf Kosten der Gesundheit einer ganzen Stadt, einer ganzen Region, eines ganzen Landes. So sieht es mittlerweile aus. Sprechen wir über ein internationales Thema. Kommen wir zum Thema Venezuela. Überfall auf eine Kaserne wurde abgewehrt. Das passierte am 7.8. vor ein paar Tagen. Bei der Niederschlagung eines Angriffs auf einen Militärstützpunkt in Venezuela sind Präsident Nicolas Maduro zufolge 2 Täter getötet und 8 festgenommen worden. Rund 20 Bewaffnete seien am Sonntagmorgen in den Stützpunkt Paramacay nahe der Stadt Valencia westlich von Caracas eingedrungen. Das sagte Maduro am selben Tag in seiner wöchentlichen TV-Sendung. Er bezeichnete die Angreifer als Söldner. Die Rechnung wurde aus Miami und Kolumbien bezahlt, sagte Maduro. Es handelt sich anscheinend um den Versuch, einen Aufstand auszulösen. In einem Video, das zum Zeitpunkt der Attacke im Internet kursierte, erklärten mehrere Uniformierte, sie wollten das Land zurück zur Demokratie führen. Sie riefen zur landesweiten Erhebung gegen Maduro auf. Dies sei kein Staatsstreich, sondern eine bürgerliche und militärische Aktion, um die Verfassungsordnung wiederherzustellen, sagte ein Mann, der sich als Ex-Offizier der Nationalgarden vorstellte. Am Freitag war die verfassungsgebende Versammlung in Caracas zusammengekommen. Ziel der sogenannten Constituyente, deren Mitglieder Ende Juli gewählt worden waren, ist die Ausarbeitung eines neuen Grundgesetzes, das die sozialen und demokratischen Errungenschaften der vergangenen Jahre festschreibt. Befeuert werden derartige Putschversuche auch aus Brüssel. Am Montag hat EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini dort die jüngsten Entwicklungen in Venezuela kritisiert. Der Amtsantritt der verfassungsgebenden Versammlung und deren erste Handlungen, darunter die Entfernung Luisa Ortegas aus dem Amt als Generalstaatsanwältin, haben die Aussicht auf eine friedliche Rückkehr zur demokratischen Ordnung in Venezuela weiter verschlechtert, erklärte Mogherini. Wir erwarten von der venezolanischen Regierung, dass sie dringend alle politischen Gefangenen freilässt und die Respektierung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten wiederherstellt, stellte sich Mogherini hinter die rechte Opposition und natürlich hinter den Putschversuch, die immer wieder gewaltsam gegen Anhänger der linken Regierung vorgeht. Das hatten wir schon mal, Werner, ne? Unter Chavez. Putschversuch gegen Hugo Chavez wurde hier applaudiert von Aznar. Die Aznar-Regierung hat da vor Freude aufgeschrien. Die haben sich schon die Hände gerieben. Wir kontrollieren wieder die Erdölindustrie in Venezuela. Wir haben wieder die Hände am Hebel, aber dann kam es doch anders. Und mal gucken, wie das ausgehen wird in Venezuela. Was für ein schöner Sonntag. Naja, Venezuela und wer auch noch irgendwie dazugehört, wäre dann zum Beispiel Bolivien oder Ecuador oder auch Nicaragua, die eben von der europäischen Rechten als link oder von USA natürlich auch als linke Gefahr gesehen werden. Jetzt auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass weder Chavez noch, wie heißt der neue Maduro, dass das sympathische Gestalten sind. Das ist natürlich auch nicht so, aber man muss doch sehr vorsichtig sein mit der Berichterstattung in der hiesigen Presse, wenn es um Venezuela geht, also da glaube ich die Hälfte davon. Ja. Vielleicht fast schon zum Abschluss unseres Katastrophenblocks habe ich hier etwas sehr Schönes über Herrn Michael Moore. Michael Moore kommt mit einer Anti-Trump-Show an den Broadway, ist ja auch immer wieder ein kleiner Leckerbissen Michael Moore zu hören und zu sehen. Mal gucken, was er sich da zusammengebastelt hat. Hören wir da mal rein. Der Filmemacher und Aktivist Michael Moore war einer der ersten, der es oder besser gesagt ihn kommen sah. Donald Trump als Präsident der USA. Moore nennt Trump einen ignoranten und gefährlichen Teilzeit-Clown und bekämpft ihn mit seinen Mitteln, vor allem mit politischer Satire. Moores Hoffnung, den Präsidenten mit Humor zu Fall zu bringen. Jetzt hatte die One-Man-Show am Broadway Premiere. Polittheater am Broadway. Unterhaltsam, aber auch todernst. Michael Moore ist die einzige Hauptfigur. Doch Donald Trump steht wie ein Schatten über allem. Für Moore eine Art Erzfeind. Er wusste, was die Amerikaner hören wollten. Er ist durch ganz Wisconsin gefahren und hat gesagt, ich werde euch alle reich machen. Wer würde das nicht gerne hören wollen? Wie in seinen Dokumentarfilmen legt Michael Moore auch im Theater den Finger in amerikanische Wunden. Er erzählt von einem Gouverneur aus seiner Heimat Flint, der nichts gegen vergiftetes Trinkwasser tat. Dem Publikum ruft er zu, werdet politisch aktiv. Wenn Sie zwischen den Zeilen der Show lesen, dann sehen Sie meinen Wunsch, dass wir Amerikaner es besser machen können. Für ihn geht das aber nur ohne Trump und mit einem veränderten Wahlsystem, so die Forderung am Ende. Die Zuschauer begeistert. Großartig, ich habe es geliebt. Es war toll zu sehen, dass jemand offen reden konnte, ohne Angst, obwohl er viele Todesdrohungen erhalten hat. Das mag allerdings auch mit dem Ort zu tun haben. Für Michael Moores Anti-Trump-Show sind die Zuschauer im liberalen New York sicherlich ein dankbares Publikum. Ich Noch eine halbe Stunde Sendung hier an einem nicht mehr sehr heißen, aber immer noch sehr warmen Sommernachmittag im Zentrum von Barcelona an der Plaza Real. Das Wetter heute, der Wetterbericht. Einen Moment, ich schaue mal aus dem Fenster. Diesige Wolken über der Stadt. Sonne hat sich versteckt, aber wir freuen uns. Wir schwitzen nicht mehr wie in den letzten Tagen. Kultur, Pilar, du bist ja Schriftstellerin, du schreibst Haikus. Würdest du uns denn ein Haiku-Gedicht vortragen? Ja, gerne. Erst muss ich sagen, nachdem du mich gefragt hast, kannst du dich an ein paar Haikus erinnern, da ich kein Buch bei mir habe. Und ja, nachdem ich viele in meinen Dachstübchen gestobelt habe, habe ich ein einziges Haikus gefunden auf Spanisch und Deutsch. Ja, also mehr in meinem Buchlein, also in der Anthologie, gibt es 110 Haikus und jetzt konnte ich mir nur an eine erinnern. Gut. Sin hacer ruido se despiden las horas a cada instante. Auf Deutsch würde mehr oder weniger so sagen, lautlos verabschieden sich die Stunde beim jeden Augenblick. Allerdings muss ich was sagen und es, ja, wenn man sich ein bisschen mit Haiku beschäftigt, das ist die Klassikmetrik, es sind drei Versen mit 5, 7 und 5 Silben jeweils, jedes Vers. Und natürlich auf Spanisch habe ich das geschafft, glaube ich, ist nicht so schwierig für mich, aber auf Deutsch, es handelt sich um eine Übersetzung und ich habe verzichten müssen oder wollen, weil wichtig war das Inhalt, ja, also das heißt ja, im Deutschen nicht ein klassisches Haiku oder ein Haiku mit einem klassischen Metrik, ja. Nochmal auf Deutsch, ja. Das Lesen, ich habe akustisch ja. Das Verb nicht verstanden, das du benutzt hast. Mhm. Also lautlos verabschieden sie sich die Stunde beim jeden Augenblick. Ja, drei Versen, also lautlos, aber niemals 5 Silben auf Deutsch, weil ich habe die auf Spanisch geschrieben und dann ist eine Übersetzung. Mittlerweile bin ich ganz glücklich, habe ich angefangen, ein bisschen Haikus direkt auf Deutsch zu schreiben. Ja. Lautlos verabschieden sich die Stunden beim jeden Augenblick. In jedem Augenblick, ja, bei jedem cada Augenblick. Instante. Ja. Lautlos verabschieden sich die Stunden in jedem Augenblick. Ja. Kompliment, das gefällt mir sehr gut. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Freundin Yolanda Garcia, eine Dichterin, die auch vor ein paar Jahren sehr oft hier ins Niemandsland-Studio kam und uns ja, in den Genuss kommen ließ, ihrer wirklich sehr bewundernswerten und sehr tollen Gedichte. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob man das hört. Blub, blub, blub aus der Tiefe des Landwehrkanals. Hier ist Deep Blue. Deep Blue grüßt euch mitten aus dem Kreuzberger Südwesten. Also, hört schön. Radio Niemandsland. Die letzte halbe Stunde widmen wir immer Kultur, Kino, Literatur. Werner, du hast vorhin gesagt, du hättest 2 Filme vorzustellen. Worum geht's? Das ist der Tipp von Bammel, den er uns zugeschickt hat. Ein Film, El Bar, heißt der von Alex de la Iglesia. Und also hier heißt das Arranca de una forma brillante. Lástima que transcurrido un primer tercio de la película, tan enérgico como provocador, el caos fagocite casi todo. Das sagt ein Kommentator aus El Mundo. Und es geht also darum, dass eine Gruppe von Personen, total heterogene Leute, frühstücken in einer Bar im Zentrum von Madrid. Einer davon hat es eilig und rennt raus zur Türe und in dem Moment bekommt er einen Schuss in den Kopf. Niemand traut sich rauszugehen und ihm zu helfen. Die sind also da drin gefangen in dieser Bar. Diese Empfehlung kommt von Bammel und Entrata Gratuito, das ist natürlich sehr wichtig, und wird aufgeführt der Film am 27.8., also ist noch eine Zeit lang hin, um 19 Uhr in einer Musikbar, die heißt Musikbar Beat Clot, im Clot also, Carré d'Aragó, 595. Das ist dieser Film von Bammel. Ah, und anschließend DJ Bammel, genau, Achtung. Bammel selber tritt in Aktion, da heißt es dann auch noch in der Ankündigung, luego, nach dem Film, Beat con Bammel, DJ de Vinilos, tocamos genau. Trash, Soundtracks, Punkrock, Scheiß Pop, Español, Curiosidades und so weiter. Also vielleicht ist das ganz wichtig. Scheibenkratzer DJ Bammel, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr geht dahin. Ich habe ihm auch geantwortet, dass wenn ich zurück wäre, falls ich zurück bin, zu diesem Zeitpunkt werde ich natürlich hingehen. Und dann noch ein Film, den habe ich vor ein paar Tagen gesehen im Texas. Under the Hawthorn Tree. Ey, das ist verrückt, den wollte ich auch vorstellen. Ach so? Ja, denselben Film. Ja, also gut. Ja, dann mach du mal. Ich sag nur ganz kurz, auf Deutsch könnte man das untersetzen unter dem Weißdornbaum oder so, Amor bajo el espino blanco. Und ich weiß nicht, ob ich guten Gewissens den Film empfehlen kann oder nicht. Also es gibt, es ist ein Liebesfilm, ja. Oh, wie sich das gehört zwischen einem Mann und einer Frau, eine sehr junge Frau, eine Studentin und ein sehr junger, hübscher Mann, und die treffen sich und die Entwicklung dieser Liebesgeschichte. Und ich meine, wer auf Liebesfilme steht, der soll sich den schon angucken, natürlich. Aber ich muss zugestehen, ich bin eigentlich weniger deshalb reingegangen, sondern weil es ein chinesischer Film war. Auch nicht, weil er ein chinesischer Film war, sondern weil dieser chinesische Film angesiedelt war zeitlich in während der Kulturrevolution 1966, 1968 so. Und ich habe gedacht, da kriegt man doch noch ein bisschen mehr mit über diese Kulturrevolution. Und das ist eigentlich nur der Rahmen für diese Liebesgeschichte. Und wer, wie ich also, mit dieser Idee da reingeht, der wird nicht auf seine Kosten kommen. Das ist nur drum, dieses Mädchen, diese Studentin, die wird wie viele Hunderttausende oder Millionen von anderen jungen Studenten auch aufs Land geschickt und dort in dieser, im Rahmen dieser Kulturrevolution, die übrigens zuerst nur ein halbes Jahr dauern sollte, aber dann doch fast zwei Jahre, die roten Garden, und das war also dieser Trick der, von Mao selber, der die ganzen Missstände, die damals stattgefunden, klar waren, Anfang der 60er Jahre, nach dem sogenannten großen Sprung nach vorne, ja, und er hat dann eben versucht, diese Missstände nicht, wie es möglich gewesen wäre, vielleicht innerhalb der Kommunistischen Partei abzuschaffen, sondern er hat die wollte die ganze kommunistische Partei quasi abschaffen. Es haben in dieser Zeit 70% der Kader von der Partei ihren Job verloren innerhalb der Partei, ja. Und jetzt sollte diese korrupte Partei ersetzt werden durch die revolutionären Volksmassen. Das war also die Idee der Kulturrevolution. Und wie gesagt, kommt eben leider, für meine Begriffe, leider nur am Rande vor bei dieser Liebesgeschichte. Ich habe den Film ein bisschen anders wahrgenommen als du, und das ist auch gut so. Dafür sind wir beide hier im Studio. Ich habe den Film nicht nur als Liebesfilm wahrgenommen, sondern auch als eine furchtbare Tragödie und auch als einen sehr, sehr politischen Film. Wer sagt denn, dass politische Filme immer mit Fahnen und Politik und politischen Schablonen und Reden vorangehen müssen? Es ist auch keine Dokumentation über die Kulturrevolution. Es ist auch kein Angriff, kein direkter. Es wird geschildert, wie universell fast schon dieses Schicksal der zwei jungen Leute, die nicht zueinander finden können. Lieblicher Weißdorn mit weißen Blüten, die an deinen Zweigen blühen. Lieblicher Weißdorn, warum bist du so traurig? Es geht um zwei junge Menschen, die nicht zueinander kommen dürfen und können, und die politische Repression, die zu der Zeit herrschte. Es geht da um die Tochter einer Familie, die politisch unter Beobachtung stand und ausgegrenzt wurde. Diese politische Repression spiegelt sich auch in allen Schritten, die diese jungen Leute tun, wider. Der Film ist meiner Meinung nach hochpolitisch in einem repressiven System, wo sich junge Leute nicht frei aufeinander zubewegen können. Vielleicht gab es sowas im Mittelalter, vielleicht, ich sah da auch ein bisschen diese Legende der zwei Königskinder, dann Romeo und Julia. Alles das ist in diesem Film drin. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hat mich sehr beeindruckt. Von 5 Sternen würde ich diesem Film mindestens 3,5 Sterne geben. Und ich würde auch gerne mal in den Trailer reinhören, den haben wir hier auf Spanisch. Mal hören, wie der klingt. ¿Eres la escritora de la ciudad? No soy escritora, estoy en la escuela secundaria número 8. ¿Sabéis que normalmente los espinos dan flores blancas? Este es un espino diferente. Sus flores han ido oscureciéndose. Son las bayas del espino. Ja, der Film ist sehr rührselig auch, der geht wirklich ans Herz. Am Ende des Films waren alle Leute am Weinen. Ich schaute mich um und überall flossen die Tränen. Und das ist ja auch schon mal was. Der Regisseur ist niemand geringerer als Zhang Yimou. Und Zhang Yimou ist ja nun erste Liga, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Dieser Mann beherrscht einfach die Bildsprache und drückt natürlich hier auch ordentlich auf die Tränendrüse, dass es einem wirklich Freude macht, diesen Film anzuschauen. Nein, dieses Mal hätte ich eine Frage an dich. Waren viele Chinesen, die eben in Barcelona und in Spanien leben, waren in dem Film als Zuschauer? Nee, das ist ein Film, das ist das Kino, das heißt Texas, das ist oben in Gracia. Da kosten die Eintrittskarten nur 3 €. Das Kino ist subventioniert und das Kino hat als Charakteristik, alle Filme sind im Original und alle Filme sind mit Untertiteln auf Katalanisch. Insofern kannst du da italienische Filme gucken und liest Katalanisch oder chinesische Filme. Ja, also gehen da nicht rein. Wie ich mir den angesehen habe, ich glaube, war, weiß nicht mehr, Montag oder am Wochenende, waren die ganz große Mehrheit der Zuschauer waren so ältere Herren und Damen wie ich zum Beispiel, ne? Und ein paar Jüngere auch. Und ich habe jetzt die Tränen nicht so richtig gesehen, aber kann ich mir gut vorstellen. Aber jedenfalls, wenn es Tränen gab, waren es wesentlich weniger als bei der Titanic damals. Da wurdest du ja fast rausgeschwemmt aus dem Kinosaal. Ne? Übrigens auch ein toller Film. Ich meine, man kann sich einfach nicht wehren gegen Titanic von James Cameron, da muss man sich einfach zurücklehnen und sagen, hallo, das ist großes Kino, ist zumindest meine Meinung. Ich meinte vielleicht für die chinesische Bevölkerung wäre interessant, Teil ihrer Geschichte zu sehen. Ja, die gucken ihre Filme bestimmt. In China läuft er bestimmt in 87.000 Kinos. Zhang Yimou ist ja da sowas wie hier, weiß ich nicht, Almodóvar oder die großen Regisseure unserer Zeit. Ich glaube nicht, dass Chinesen hier in spanische Kinos gehen und lesen dann Untertitel auf Katalanisch. Ich weiß es nicht. Vielleicht die nächste oder die junge Generation, das wird bestimmt kommen. Jedenfalls, der Film ist von 2010. Der Regisseur heißt Zhang Yimou. Und ich kann ihn wirklich empfehlen. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, ihr könnt ihn euch angucken. Immer vorausgesetzt, ihr mögt das Thema. Drama, der Film ist ein Drama. Ich verrate nicht, wie er ausgeht. Das wäre schade. Man soll schon sehr unvorbereitet in diesen Film reingehen. Man soll höchstens wissen, es sind zwei junge Leute, die während der Kulturrevolution aufeinandertreffen. Sie lernen sich kennen in einem, könnte man sagen, sogenannten Umerziehungskurs, den das Regime veranstaltet hat. Die schicken junge Leute aus der Stadt aufs Land. Die sollen da lernen, mit den Händen zu arbeiten, Kontakt zur Landbevölkerung zu haben. Junge Leute vom Lande sind natürlich in der Stadt und studieren. Das Konzept war eigentlich ein sehr gutes Konzept. An diesem Konzept kann man eigentlich wenig kritisieren. Warum? Das sollte man heute nochmal machen. Man sollte wirklich junge Leute ein Jahr nach Russland zum Studieren schicken oder nach Kopenhagen. Oder das ist ja auch diese Idee vom Erasmus, die da irgendwo mitspielt. Das sind eigentlich tolle Sachen. Gut, lassen wir es gut sein. Der Film lohnt sich, meiner Meinung nach. Pilar, ich nutze aus, dass du hier im Studio bist, dass wir dich hier haben, und frage, was sind deine nächsten Pläne? Du wirst noch bis Sonntag, habe ich gehört, in Barcelona bleiben. Ist das richtig? Ja. Und was wirst du dir noch anschauen? Was hat dir besonders gut gefallen hier in der Stadt? Gut, erst habe ich gesagt, die Stadt, mir gefällt die Architektur, aber das Leben einfach, das Leben auf die Straße zu beobachten. Und ich habe ja schon gesagt, ich besuche gerne Kirchen. Erst, also es muss nicht unbedingt eine Kathedrale sein, aber bei Kirchen, erst sind echt, es weiter gibt es kaum Touristen, und drittens ist sie sehr frische, ne? Also man kann da allein sitzen. Und was ich habe nur einen Tag für mich, vor mir, und ich möchte ein paar gute Buchhandlungen besuchen. Also eine hast du mir schon gezeigt. Ah, die Buchhandlung Laie, ja, in der Calle Caspe. Und ich überlege noch, ob ich einen Film sehe. Natürlich wäre für mich eine Herausforderung aus Chinesen mit katalanischen Untertitel. Aber vielleicht gehe ich noch, ja. Also. Aha. Du gehst also vielleicht noch ins Kino. Ja. Gut. Und wie ist es mit dem Essen? Mit dem Essen? Du meinst... Ich habe dich beobachtet. Du hast sehr viel Tortilla gegessen. Das war wahrscheinlich eine Reminiszenz an deine Kindheit. Gar nicht. Die Tortilla Española. Nein, du bist jetzt frech. Also nein, ich bin ein, wie du es schon sagst, ich bin Vegetarierin Lacto-Vegetarierin seit über 23 Jahre oder 24 Jahre, weiß ich noch nicht. Und ich in der Regel esse ich auch keine Eier. Also ich bin nicht Veganer, ich esse nur keine Tiere und kein Ei. Aber wenn ich nach Spanien komme und sehe ich so leckere Sachen, und ja, ich brauche auch Protein, und nur in Spanien erlaube ich mir das Sunde, zumindest den Tortilla de Patata zu essen. Das heißt, ja, jeden Tag habe ich ein Pincho Tortilla und Wermut getrunken. Das heißt, du hast in Spanien gesündigt, aber sobald du in Berlin zurück bist, wirst du wieder sehr keusch und züchtig leben. Versuche ich zumindest. Gut. Was können wir denn Pilar empfehlen, was sie sich unbedingt ansehen muss, Werner? Was ist denn noch ein Muss in Barcelona für eine junge Frau? Es scheidet aus, ne? Das ist klar. Ja. Barça. Ja. Hä? Nein, das Essen. Ah, das Essen, ja. Butifarra. Fußball? Ja, ich mein, scheidet auch aus. Aber man muss es gesehen haben. Ich rate jedem, man muss zumindest einmal im Leben im Barça-Stadion gewesen sein. Man muss dieses Gefühl, diese Vibration, die muss man einfach erfahren. Das ist großes Kino auch. Das ist großes Fußballereignis. Das sollte man schon erleben. Also ich gehe ab und zu gerne ins Barça-Stadion und gucke mir die Spiele an. Das ist einfach die Fußballseele, die schreit danach. Alles andere muss ich dann natürlich ausblenden. Alles, was wir kritisieren und vorhin gesagt haben, muss dann natürlich raus aus meinem Kopf und aus meinem Herzen. Du kannst dir das leisten, dir im Stadion ein Spiel anzugucken. Warum? Die billigsten Preise sind doch jetzt inzwischen 70 Euro oder so, nach oben keine Grenze. Und also ich als armer Rentner, ich kann mir das nicht mehr leisten. Früher war ich auch ein paar Mal dort, aber jetzt nur noch am Bildschirm, wenn es geht, nicht zu Hause, sondern in der Bar an der Ecke. Na gut, geht auch. Man sieht sogar besser im Fernsehen als im Stadion. Ja, aber was man nicht besser sieht, ist die Gesamtbewegung. Das Gesamtbild ist doch klasse, wenn man da gut sitzt, dann kann man wirklich die Verschiebungen auf der Spielfläche sehen, die Rauten zum Beispiel, die Angriffs- und Abwehrrauten, wie sie sich zusammenziehen. Man kann die Taktik sehr gut studieren einer Mannschaft und das ist wirklich klasse. Die haben ja auch Leute, die oben sitzen und dem Trainer runtergeben, wo es hapert. Der Trainer ist ja auch auf Augenhöhe und sieht nicht alles. Und das, glaube ich, das ist ein Privileg des großen Stadions. Da kann man wirklich sehr gut sehen, wie die Mannschaften taktisch eingestellt sind, wie sie die Taktik befolgen und wie sie sich bewegen. Jedenfalls, Pilar, wir wünschen dir noch viel Spaß hier in der Stadt, einen tollen Aufenthalt und ja, wir sagen fins despres. Fins despres, hasta luego. Hasta luego und nimm ein paar gute und schöne Eindrücke mit nach Berlin und wenn die Leute dich fragen, was ist denn mit den Katalanen los, was ist denn da, sind die alle nur verrückt, dann sag doch einfach, die Katalanen sind unheimlich tolle Leute. Die sind sehr zivilisiert, es sind die nettesten Leute, die es gibt, aber die haben einen Spleen, genau wie die Engländer und die Deutschen, die haben alle irgendwo einen Tick und dieser Tick heißt bei denen Independentismo, woanders heißt er anders, aber dieser Tick ist da, alle Völker leben mit ihrem Tick und was mir immer auffällt, ich denke die Katalanen sind sehr quixotesk. Don Quixote, der gegen die Windmühlen reitet und mit seinem Sancho Panza sich da ein Weltreich zusammenträumt und dem Sancho Panza auch schon den Posten des Generalgouverneurs gibt, das hat doch sehr viel mit der katalanischen Idee eines eigenen Staates zu tun. Insofern denke ich mir, sind die Katalanen sehr, sehr spanisch, oder? Was meint ihr? Du weißt, Quixotesco bedeutet auf Spanisch sehr idealistisch, ne? Aber muss man denken, Don Quixote ist in La Mancha geboren. Ja, aber? Nein, ich sage nur, es ist in La Mancha geboren. Ein bisschen frech, ne? Aber ja, ich weiß. Zu den Katalanen. Nein, ich hatte eine bessere Idee gehabt, während du sprichst über die Katalanen und erklärst, wie gut sie sind. Kann ich auch verstehen, ja. Ich habe nicht so viele Kontakte direkt mit den. Ich habe mit vielen Leuten auch hier in der Stadt gesprochen, übrigens aus Castellano. Und nehme ich an, viele waren auch natürlich in Barcelona. Nicht alle Katalane haben diesen Tick, das du gesagt hast, über den Independentismus. Aber auf deine Frage, wenn jemand mich in Berlin fragt, wie war in Barcelona und was denkst du über die Katalane und diese independentistische Bewegung, ich würde sich sofort deine Radio empfehlen, deine Adresse geben und sie sollten unbedingt dein Programm hören, weil ich glaube mittlerweile, dass ihr besser Bescheid als ich bin, seid und es ist auch ein schönes Programm, ein nettes Programm zu hören. Oh, vielen Dank. Wir nehmen das Kompliment dankend an. Gut, wir müssen uns verabschieden. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich glaube, wenn wir Glück haben, kommt gleich Steven, unser italienischer Kollege. Wenn wir Pech haben, kommt er nicht, weil er irgendwo in der Welt rumschwirrt, weil es ist ja August und die Leute sind alle auf Urlaub. Werner, abschließende Worte? Nur eins. Tschüss. Erster. Nur ein Wort. Bueno, was wir vielleicht auch noch kurz sagen können, geht's nächste Woche weiter? Geht es erst über oder übernächste Woche weiter? Geht es überhaupt noch weiter? Was meinst du zu diesem Thema? Also mit der Sendung hier. Das Leben geht weiter, das ist klar. Nächste Woche geht es auch weiter, aber nicht live. Ich werde nächste Woche nicht hier sein. Ich werde die Stadt für eine Zeit verlassen. Ich werde in die Sommerfrische ausschwärmen. Aber die Woche drauf werde ich dir früh genug Bescheid geben, ob ich rechtzeitig zurück bin, um eine Sendung zu machen. Meine Damen und Herren, liebe Pilar, tschüss, agur. Adeu. Adeu. Und bis ganz bald. Sie können die heutige Sendung bald, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, weil ich morgen früh abreise, im Podcast nachhören.